Hallo? Hallo? Ich bin's, der Gerd. Du bist bestimmt der Julius, der Mitbewohner von der Sina, von dem die erzählt hat. Was hältst du denn für komische Fragen? Ja? Hallo, ich bin's. Ist die Sina da? Was hast du denn für eine komische Stimme? Fragen. Bist du für ein Vogel? Ich bin's, der Gerd. Du bist bestimmt der Julius, der Mitbewohner von der Sina, von dem die erzählt hat. Sag mal. Was denn? Ist sie denn jetzt da oder nicht? Ich habe auch nicht den ganzen Tag Zeit. Was stellst du denn für komische Fragen? Wo bist du für ein Vogel? Cool, mach weiter. Ist er abgelegt?